Obstürmt oder schneit, und die Sonne uns lacht, der Tag glühend weiß, oder eiskalt die Nacht, gestorben sind die Gesichter.